18. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Atmas Bescherung. Eine Skizze aus Schopenhauers häuslichem Leben. Frau Lucia Franz, Tochter des ehemaligen Kaufmanns Schneider in Frankfurt am Main, dessen Untermieter Schopenhauer in seinen letzten Lebensjahren war, veröffentlichte im Oktoberheft der Ethischen Rundschau in Berlin Erinnerungen aus ihrer Jugendzeit über Schopenhauer in seinen vier Wänden. Sie erzählt darin auch von Schopenhauers Pudel, der den Namen Atma trug. Niemals habe ich ein solch gelehriges, treues Vieh angetroffen. Ein Hund mit Menschenverstand, mit dem man sprechen konnte wie mit einem Menschen. Zuweilen sagte auch Schopenhauer zu ihm Mensch, aber nur, wenn Atma nicht artig war. Es gab für Atma drei Körbchen, eins für den Metzger, eins für den Bäcker, eins für das Kolonialgeschäft. Wenn er etwas holen sollte, legte die alte Frau einen Zettel und Geld in den Korb, dann trottelte Atma fort und niemand durfte ihn begleiten. Ich wollte einmal mit, da blieb er hartnäckig stehen oder er galoppierte so schnell, dass ich nicht mitkommen konnte. Ich hätte es niemand geraten, ihn anzugreifen, wenn er zum Einkaufen ging. Die Geschäftsleute in der oberen Fahrgasse kannten ihn alle. Der Bäcker wohnte in der Fischergasse, den fand er auch immer richtig. Stolz brachte er seine Einkäufe heim und wurde dann belohnt. Oft lief er 3 bis 4 Mal, bis er alles zusammen hatte. Immer brachte er die Sachen schön nach Hause, und als ihn einmal ein paar Köter anfielen, stellte er sein Körbchen hin, biss sich mit ihnen herum und kam stolz, wenn auch zerbissen, mit seinem Korbe heim. Stolz trug er auch seines Herrn Hut und Stock, öffnete sich selbst die Tür und ging auch wieder hinaus, wenn Schopenhauer »Naus« rief. Wie oft standen wir Kinder mit dem Hunde an der Fahrgasse oder standen oben auf dem Balkon. Und sahen wir dann Schopenhauer kommen, so liefen wir gewiss hinunter und spazierten mit ihm hinein in die Wohnung. Das innige Verhältnis des großen Philosophen, der trotz seines Pessimismus ein gemütvoller Kinderfreund war, zu seinem treuen Hund, den er auch in seinem Testament bedachte, zeigte sich besonders schön zu Weihnachten. Lucia Franz erzählt, nun kam Weihnachten, wir wurden überreich beschenkt. Am nächsten Tag ging ich hinunter, wollte Schopenhauer meine Puppe zeigen und sehen, was ihm das Christkind beschert hatte. Er saß am Schreibtisch, wie immer, und schrieb. Ich schaute mich im Zimmer um, keine Spur von Weihnachten. Da fragte ich ihn ganz schüchtern, ob er kein Christkindchen bekommen hätte. Da nahm er mich bei der Hand und führte mich ins Zimmer der Haushälterin. Dort stand ein ganz kleines Bäumchen auf dem Tisch. Daran hingen nur Frankfurter Bratwürstchen, und Atma saß davor und schmunzelte sie an. Nun riss Schopenhauer eine ab, warf sie in die Luft und schnapp! Atma hatte sie gefangen. So bekam er jeden Tag eine. Für die alte Christiane aber lagen ein Zoppelrock, ein großer Zuckerhut und ein Louisdor da. Der Zoppelrock war, sagte man, aus Atmas Haaren gewebt. Deshalb war der Hund auch so oft geschoren worden. Er sollte damit der alten Frau seine Dankbarkeit bezeugen, indem er sie warm hielt. Der Zuckerhut sollte ihr Leben versüßen, der Louisdor es verschönern. So sagte Schopenhauer zu uns Kindern. Die alte Frau hatte ihrem alten Herrn ein paar mordslange Strümpfe gestrickt. Darin sollten auch Atmas Haare in der Wolle gewebt sein. Obwohl wir noch Kinder waren, fühlten wir doch, wie sinnig die Geschenke waren. Dieses wiederholte sich alle Jahre. Immer bekam Atma sein Bäumchen, die alte Frau ihren Rock, Zuckerhut und Louisdor und Schopenhauer seine Strümpfe. Für mich waren immer ein Teller voll Äpfel und ein Paket Offenbacher Pfeffernüsse da. Alle Tage gingen wir in der Weihnachtszeit hinunter, um zu sehen, wie Atma seine Wurst bekam. Es war reizend zu sehen, wie er sein Männchen vor dem Baume machte und immer nach den Würstchen schaute. Stundenlang saß er oft davor, ohne eine zu stibitzen. Vater meinte, wir sollten uns an Atma ein Muster nehmen, denn die Süßigkeiten an unserem Christbaum nahmen zusehends ab. Ende von Atmas Bescherung.